Erster, dies ist ein Lied von Salomo. Zweiter, wenn Gott kein Haus baut, arbeiten die Leute umsonst. Wenn Gott die Stadt nicht schützt, wacht der Wächter umsonst. Dritter, ihr steht früh auf und geht spät ins Bett. Ihr esst Brot, für das ihr hart arbeitet. Das ist nutzlos. Gott gibt seinen Freunden im Schlaf. Vierte, Söhne sind ein Geschenk von Gott. Kinder sind ein Lohn von ihm. Fünfter, junge Söhne sind wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes. Glücklich ist der Mann, der viele Söhne hat. Sie haben keine Angst vor Feinden am Tor.